In unserer Hörspielzeit senden wir heute Operative Personenkontrolle Futurist von Valerie Chastianoy. Der russische Dichter, der 1950 in Sagis in Kasachstan geboren wurde und seit 1981 als Autor und bildender Künstler in Berlin lebt, verarbeitet darin seine Erfahrungen mit den Staatssicherheitsdiensten der DDR. Ein persönliches und zugleich zeitgeschichtliches Dokument. Erzählt wird, was einem Dichter in den 80er Jahren in der DDR widerfuhr, wenn er sich in einem regen Briefwechsel mit Freunden im nicht-sozialistischen Ausland mit so ausgefallenen Themen wie dem russischen Futurismus beschäftigte und unter den Verdacht geriet, verschlüsselte Botschaften zum Schaden des Landes zu verschicken. Die Absurditäten, die die Wirklichkeit des Überwachungsapparates produziert, übertreffen die Absurditäten einer Literatur, die sich mit Lauten und Sprechweisen beschäftigt, ums Vielfache. Erschreckend und zugleich lächerlich wirken die Inszenierungen der Macht angesichts der Ohnmacht des Objektes der Inszenierung, des armen Dichters. Bezirksverwaltung Berlin, Abteilung Römisch 12, operative Personenkontrolle 157-87. Operative Personenkontrolle Futurist, streng geheim, Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung, Berlin, 23.04.84, Hauptabteilung, Kreisdienststelle Mitte. Eilt. Suchauftrag, Chastianoy, Valerie, 030-350-493-082. Der Chastianoy wurde am 3. September 1950 in Sagis Gurjew geboren. Aus der Auswertung der Akte für Pass- und Meldewesen geht hervor, dass Chastianoy im elterlichen Haushalt aufwuchs und das Abitur ablegte. Danach nahm er 1969 seinen Grundwehrdienst in den Reihen der Sowjetarmee auf und wurde 1971 als Sergeant in die Reserve versetzt. Danach studierte er an der Universität Krasnodar, wo er auch seine Ehefrau kennenlernte. 1979 erfolgte die erste Einladung durch die Ehefrau des Chastianoy in die DDR. Chastianoy wurde am 21.11.1979 die Einreisegenehmigung erteilt. Bis 1981 hielten sich dann Chastianoy und seine Ehefrau in Schneeberg auf. Extra mental. 1981 erfolgte der Umzug nach Berlin. Ich, Trottel auf den eigenen Krücken der Strophen auf dem traurigen Trottoir der Ereignisse. Was für Ereignisse. Und die Sprache ist im Zustand. In welchem... Und die Gele ist meine Muse. Die Worte binden, die Sprache fängt ein, die Laute befreien, laut dem Laut, wie Atem dem Atem, Atem dem Atem, Atem dem Atem, Atem. Die Zeit dem Schreiben und dem Mund widmen. Ist es ein wenig oder gar notwendig? Äh, Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Berlin, Kreisdienststelle Mitte, Berlin, 21.03.1984, Maßnahmeplan zur operativen Personenkontrolle Futurist. Zur Erarbeitung einer umfassenden Einschätzung der Persönlichkeit ist notwendig. Zum Ehepaar Chastianoy und ihren Verwandten sind Speicherüberprüfungen beim Ministerium für Staatssicherheit und der Volkspolizei durchzuführen. Zum Chastianoy ist eine Personenbeschreibung zu erarbeiten und einzuspeichern. Zum Chastianoy ist eine Wohngebietsermittlung einzuleiten. Eine Schriftprobe der Handschrift und der Schreibmaschine des Chastianoy ist zu erarbeiten und bei der Abteilung Postkontrolle einzuspeichern. Zu einem geeigneten Zeitpunkt ist am Wohnort der Familie Chastianoy eine operative Beobachtung durchzuführen. Auf der Grundlage des bis zum 5.11.1984 zu erarbeitenden Sachstandsberichtes ist zu entscheiden, ob der Chastianoy im Vorbeugungsdokument der Kreisdienststelle Mitte erfasst wird. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer Personenbeschreibung zu Chastianoy ist ein aktuelles Lichtbild zu beschaffen. Zur weiteren Bearbeitung der operativen Personenkontrolle ist es notwendig, einen inoffiziellen Mitarbeiter zu schaffen. Aufgrund der Verhaltensweisen des Chastianoy sollte dieser inoffizielle Mitarbeiterkandidat schon persönlichen Kontakt zum Chastianoy haben, wobei der Freundeskreis der Ehefrau einbezogen wird. Dazu ist es erforderlich, eine Beobachtung zum Chastianoy einzuleiten, um Personenhinweise bekannt zu machen. Essen. Au, anin, ei, ei, der Alpha, fin, sibabubulus, kapo, essen, ei, au, ihr artidem, pibri, prokroi, au, anin, slogadorak, barbachini, schwab, pam, damtsagas, ei, ei, da, dog, du, res, kadit, es, smort, wa, au, Beurteilung des Kollegen Chastianoy. Kollege Chastianoy arbeitet als Lehrer für russische Sprache im erweiterten Russischunterricht. Seine Lehrplankenntnisse sind oberflächlich. Zu politischen Fragen äußert er sich in Beratungen und Versammlungen nie. Freundeskreis und familiäre Verhältnisse sind fast nicht bekannt. Kollege Chastianoy brachte in Gesprächen zum Ausdruck, dass er mit der uns eigenen Mentalität überhaupt nicht zurechtkommt. Natürlich ist er ebenfalls schwer einzuschätzen. Er verliert leicht die Nerven. Сейчас был ведь сил бить, пучать, ворван, брешь, на брюш, брешь, а не рхан, арся, а не ясся, а ват, а не рьер, а вам серм сикея. Бтикмкс, ды, а бачага. Berlin, den 30.08.1984. Die Ermittlung wurde am 16.08. und am 18.08.1984 im Wohnhaus geführt. Umfassende Feststellung wegen Verdacht der Untergrundarbeiten. Der Ermittelte scheint nach Angaben der Mieter kein festes Arbeitsverhältnis zu haben. Es gibt auch keine konkreten Hinweise über seine jetzige Tätigkeit. Gegenüber einer Mieterin hat er geäußert, dass er auch Nachtdienst ausübt. Tagsüber geht er meist mit seinem zweiten Kind spazieren. Eine geregelte Arbeit übt er bestimmt nicht aus, denn in diesem Jahr soll er sich schon mehr als 3 Monate in der Sowjetunion aufgehalten haben. Bei den häufigen Reisen scheint er ein gesichertes finanzielles Einkommen zu haben. Das erscheint den Mietern allerdings ziemlich eigenartig, weil er keiner geregelten Tätigkeit nachgeht. Wie die Wohnung eingerichtet ist, konnte bisher nicht festgestellt werden. Ein PKW oder ein Grundstück sind nicht vorhanden. Der Ermittelte scheint einen großen Korrespondentenkreis zu haben. Am Hausbriefkasten ist ein Zettel angebracht, dass die Sendungen nicht geknickt werden sollen. Es handelt sich vermutlich um Fotomaterial. Von den Mietern gibt es dazu keine näheren Angaben. Ob der Ermittelte schriftstellerisch tätig ist, konnte nicht nachgewiesen werden. Die Tätigkeit als Lehrer wird von der Mieterin nicht bestätigt und erscheint unwahrscheinlich. Die Zunge ist die fleischige Waffe im Mund. Zunge, mein nackter Teufel. Dichter, wir sind in einem Vivarium. Seid Sprachkünstler, Artisten, Odem, Arionisten, denkt an eure Sprechwerkzeuge, eure Mund. Rachen. Und Nasenhöhlen. Lippen. Wangen. Gaumen. Zungen und andere Geschichten. Abteilung Römisch 20/7, Berlin, den 23.10.1984. Operativinformationen. Inoffiziell wurde Folgendes bekannt. Nach seinen Angaben ist Scherstjanoi seit 1981 in Berlin wohnhaft. Er war Instrukteur im Kreisvorstand der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und Dolmetscher im Bezirksvorstand der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und arbeitet jetzt im Gehörloseninternat. Er hat einen Antrag auf Entlassung aus der sowjetischen Staatsbürgerschaft gestellt mit der Begründung, dass er nur als DDR-Bürger eine Tätigkeit entsprechend seiner Ausbildung als Philologe ausüben könnte. Er will jedoch nicht die Staatsbürgerschaft der DDR annehmen, sondern staatenlos sein, da, wie er erklärte, die Erde seine Staatsbürgerschaft sei. Abteilung Römisch 20/7, Berlin, den 7.12.1984. Information. Inoffiziell wurde bekannt, dass der Scherstjanoi am 21.11.1984 mit dem Westberliner Schriftsteller Peter, Pseudonym Paul Hastnuk, in seiner Wohnung zusammengetroffen war. Verteiler: einmal Kreisdienststelle Mitte, einmal Freunde, einmal operativer Vorgang Hydro. Hütte. Ho. Hohn. Ha. Haus. He. Herd. Hai. Heim. Ich inhaliere die H-Laute im Hauchbund der Sinne. Haue sie aus mir heraus. Ha! In meiner Lautlandprovinz bin ich Lautländer geworden. Zu Kunst wie Zukunft. Zu Kunst wie Zukunft. Zu Kurt wie zu kurz. Kreisdienststelle Mitte, 31.01.85, Vermerk. Die operative Personenkontrolle Futurist wurde hinsichtlich der Fahndungsinformation in Klammer Schusswaffengebrauch gegen einen Volkspolizeiangehörigen, Klammer zu, überprüft. Nach vorliegenden Hinweisen kommt der im Rahmen der operativen Personenkontrolle bearbeitete Scherstjanoi als Täter nicht in Frage. 20.08.85. Brief lässt sich ohne Beschädigung nicht öffnen. Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Berlin, Kreisdienststelle Mitte, Berlin, 27.09.1985. Die zu kontrollierende Person Scherstjanoi Valeri unterhält umfangreiche postalische Kontakte in das nicht-sozialistische Ausland. Des Weiteren vermittelt Scherstjanoi diesen Personen seltene literarische Werke des russischen Futurismus. Als Gegenleistung übersenden ihm die Kontaktpersonen eigene Veröffentlichungen zur Problematik russischer Futurismus im nicht-sozialistischen Ausland. Es wurde eingeschätzt, dass Scherstjanoi eine ablehnende Einstellung zu unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung einnimmt. Aus den geführten Ermittlungen geht hervor, dass der Scherstjanoi ein sehr unzugänglicher Mensch ist. Im Arbeitsbereich pflegte er keinerlei Kontakte und äußerte sich auch nach Aufforderung nie zu politischen Themen. Im Wohngebiet hat er sich mit fast allen Mietern zerstritten. Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit, Cottbus, Abteilung Römisch 2. Cottbus, 2.4.1986. An Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit, Kreisdienststelle, Leiter. Auskunftsersuchen zu einer Person. Erfasst für Ihre Diensteinheit im operativen Vorgang Sender 2 unserer Abteilung wird eine Person aus West-Berlin wegen Verdacht der Spionage gemäß § 97 Strafgesetzbuch bearbeitet. Dabei wurde bekannt, dass Scherstjanoi Valerie 03 09 50 42 97 77 geboren in Sagis, UdSSR, brieflich Kontakt zum Verdächtigen unterhält. Scherstjanoi wurde 1984 durch Ihre Diensteinheit eingespeichert. Wir bitten um Auskunft, welche Informationen zu Scherstjanoi vorhanden sind, beziehungsweise ob das vorliegende Material durch unsere Abteilung eingesehen werden kann. Der Scherstjanoi wird durch unsere Diensteinheit innerhalb der operativen Personenkontrolle Futurist bearbeitet, da Scherstjanoi über eine Reihe von Kontakten in das nicht-sozialistische Ausland sowie zu Personen, die der PUT, Personen der Untergrundtätigkeit, zuzuordnen sind, verfügt. Eine Einsichtnahme in das Material ist möglich. Bezirksverwaltung Berlin, Kreisdienststelle Mitte, CFS 254 der Kreisdienststelle. Nachtrag zum Erläuterungsbericht der Beobachtungsgruppe Aufklärung Futurist. Berlin, den 23.07.1986. Am 22.07.1986 gelang es den Beobachtungskräften das erste Mal, in das mit Zylinderschloss gesicherte Schließhaus der Objektperson zu gelangen. Durch die Haustür gelangt man in einen circa 5 Meter langen Hausflur. Auf der linken Seite sind die Hausbriefkästen der Mieter angebracht. Der Briefkasten der Objektperson ist mit einer Eisenkette und einem einfachen Vorhängeschloss gesichert. Auf der rechten Seite des Hausflures befinden sich in einem Zählschrank sämtliche zum Haus gehörende Elektrozähler. Diese sind durch eine Scheibe sichtbar. Der Zähler der Objektperson lief zum Zeitpunkt der Aufklärung nur sehr langsam. Hinter dem Hausflur bzw. an deren Ende schließt sich auf der linken Seite eine verschlossene Tür an. Rechts daneben befindet sich eine relativ schmale Wendeltreppe, welche bis zur ersten Etage hinaufführt. Im Zwischengeschoss dieser Wendeltreppe auf dem Weg zur ersten Etage befindet sich ein Fenster, durch welches man auf die Eingangstür und den Hausflur mit den Hausbriefkästen sehen kann. И чипарит лишь ду игру с марчеликус, блафит ребятичу энсуру, на раку и знаком брилла потрил, пасу, чмапц, чмапц, чмапц. Нема амень, не муза, муха. Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit Karl-Marx-Stadt, Abteilung Römisch 20. Karl-Marx-Stadt, den 8.9.1986. An Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit, Kreisdienststelle Berlin-Mitte, Berlin. Als Anlage übersende ich Ihnen die Abschrift eines Briefes des für Ihre Diensteinheit erfassten Valerie Scherstjanoi, operative Personenkontrolle Futurist, den dieser an den Verdächtigen des operativen Vorgangs Lyra meiner Diensteinheit geschrieben hat. Vorausgegangen ist wahrscheinlich eine Einladung von Lyra an Scherstjanoi zum Besuch einer Ausstellung in der Berliner Samariterkirche, wo vom 1. bis zum 30.06.1986 eine Ausstellung von der DDR nicht lizenzierten Kunstmappen stattfand. Vermutlich hat Lyra den Scherstjanoi bei einem seiner Berlin-Besuche kennengelernt. Scherstjanoi hatte am 2.10.1985 in der Karl-Marx-Städter Galerie oben einen Vortrag über Strömungen im russischen und italienischen Futurismus gehalten. Er übernachtete bei Lyra. Informationen von der Abteilung 26 liegen vor. Abteilung Römisch 20, Karl-Marx-Stadt, den 28.08.1986. Material aus der Postkontrolle zum operativen Vorgang Lyra, Registrationsnummer Römisch 14, 183-83. Poststempel Berlin 1005, 8.06.1986. Berlin, den 7.06.86. Lieber Klaus, danke für deinen Brief. Ich gehe nie in eine Kirche. Als Kind wurde ich antikirchlich erzogen, das heißt im kommunistischen Sinne. Ich bin nicht in der KP, aber ich bin für Marxisten-Leninisten. S. Andersen und Co. habe ich einmal kennengelernt und es reicht mir. Ich habe mit dem Futurismus und experimenteller Poesie Kunst zu tun, im kommunistisch-futuristischen Sinne. Also keine Mußezeit. Majakowski, Chlebnikow und andere Futuristen wären auch nicht in die Kirche gegangen, weil sie auch dagegen kämpften. Jeder hat also seinen Weg und die Zukunft zeigt, wer recht hatte. Kreisdienststelle Mitte, Berlin, den 10.12.1986, Abschlussbericht zur operativen Personenkontrolle Futurist. In der Bearbeitung des Scherstjanoi Valerie wurde bekannt, dass er maßgeblich an einer Ausstellung zum russischen Futurismus im Januar 1986 in Altenburg beteiligt war. Hierzu gab es einen Beitrag in der Weltbühne im Februar 1986. Danach ist der russische Futurismus eine progressive Kunstrichtung. Als namhafter Vertreter dieser Kunstrichtung werden unter anderem die Kontaktpersonen des nicht-sozialistischen Auslands aufgeführt. In einem Gespräch mit dem Chefredakteur der Weltbühne, Genosse V., wurde dargelegt, dass die Aussage progressive Kunstrichtung als Grundeinschätzung richtig ist, es aber wie in allen anderen Kunstrichtungen negative Tendenzen gibt. Da sich aufgrund oben genannter Einschätzung der Verdacht einer feindlich negativen Einstellung des Scherstjanoi nicht bestätigte und die Kontakte ins nichtsozialistische Ausland aufgrund seiner Leidenschaft für den Futurismus bestehen, wird die Bearbeitung des Scherstjanoi im Rahmen der operativen Personenkontrolle Futurist abgeschlossen. Der Bezirksverwaltung Cottbus wird ein Abschlussbericht übersandt. Das Material wird nicht gesperrt, in der Abteilung Römisch 12 zur Ablage gebracht. Mit Vernichtung nach Ersatzverfilmung einverstanden. Ah. Ah. Sie hörten Operative Personenkontrolle Futurist von Valery Tscherstjanoi. Es sprachen Ilat Bode, erster Sprecher, Joachim Jung, zweiter Sprecher, Hürsin Cirpici, Sprecherin, Irene Marhold, Zitatorin und der Autor. Regie Eberhard Klasse. Die Produktion des Süddeutschen Rundfunks entstand 1996. Am nächsten Sonntag senden wir das Warherz-Oratorium von Romuald Kammerkar und Michael Farin. Wie immer zur Hörspielzeit um 21.05 Uhr hier auf NDR4. Und jetzt hören Sie das Moskau Art Trio mit Kalina, Etüde, Skomroi und Ironical Evening von Michael Alperin, aufgenommen am 26. Januar 1996 im Funkhaus Hamburg beim 301. NDR Jazzkonzert.